Beim Verlassen der U-Bahn-Station, dann dort, wo die Rolltreppe im Boden verschwindet unter tausend Tritten täglich, Müll, trockene Blätter, Papier, Plastikfolie in vergeblicher Aufwärtsbewegung, angetrieben von den Motoren der Treppe, ein Geräusch, nur hörbar mit dem Ohr, fast im Dreck.